In den nördlichen Gebieten vom Bezirk Nordhamgyong wird die Beseitigung der Überschwemmungsschäden kräftig vorangetrieben und im ganzen Land herrscht die Atmosphäre der aktiven Unterstützung der Katastrophengebiete. Durch den beharrlichen Kampf der Angehörigen der Volksarmee und der Stoßtrupps, der Erbauer und der Bewohner der Katastrophengebiete werden beim Bau der Wohnhäuser und der Wiederherstellung der Eisenbahn-, Strom- und Telekommunikationsnetze immer große Erfolge erzielt. Die Eisenbahnverwaltungen in der ganzen Republik transportierten die wichtigen Frachten wie zehntausende Tonnen Zement und Stahl an die Front für den Wiederaufbau der Katastrophengebiete und die Häfen Nampo und Wonsan sorgten durch volle Auslastung der Maschinen und Anlagen für die vorfristige Abfahrt der Fracht. Die Ministerien, zentralen Institutionen, regionalen Partei- und Machtorgane, Massenorganisationen und die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten schicken ununterbrochen zahlreiche Baumaterialien, Bedarfsartikel, Lehrbücher, Nachschlagewerke, Bildungsgeräte und Materialien in die nördlichen Katastrophengebiete.